Der Sprecher des Außenministeriums der DVJK hatte eine Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur gegeben, im Zusammenhang damit, dass die USA einen Plan für Operation des präzisen Luftangriffs auf die DVJK erarbeiteten. Darüber berichteten ausländische Medien vom 15. bis 17. Juni. Die Nachrichtenagentur TASS, die Internetzeitschrift Lim-Chi-Chi, die Internet-Homepage Patriot di Moskva, Websites der Gruppe für Solidarität mit der DVJK und des Instituts für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus in Russland, die iranische Nachrichtenagentur ILNA, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI und die Internet-Homepage des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der DVJK fragten die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der DVJK in Wortlaut oder Auszügen.